Im September 1958 fiel Besuchern der Weltausstellung in Brüssel auf, dass rund um den Pavillon des Vatikan herum sorgfältig in blauem Leinen gebundene Buchdeckel auf dem Boden lagen. Sie gehörten zu einer russischen Ausgabe von Boris Pasternaks Roman Dr. Zhivago, die am Stand des Vatikan verteilt wurde an die russischen Besucher der Ausstellung. Some of those who got the book ripped off the heavy cover. Manche, die ein Buch bekommen hatten, rissen den Buchdeckel ab, um es besser verstecken zu können. Ihnen war klar, dass das eine illegale Ausgabe war, die man am besten geheim halten sollte vor den KGB-Aufsehern bei der Brüsseler Ausstellung. KGB-Minders at the fair in Brussels. Sagt Peter Finn, der Autor des Buches Die Zhivago-Affäre. Das Rätselhafte war, dass niemand genau wusste, wo diese russische Ausgabe herkam. Zhivago war in der Sowjetunion verboten. Das Buch war im Jahr zuvor in Italien erschienen, dann in Deutschland, in den USA und in Großbritannien, aber eben nicht in der UdSSR. Sofort blühten Spekulationen auf, steckte die CIA dahinter? Eine Verbindung in die USA ließ sich schnell herstellen. Der Spiegel, the German magazine, noted das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel stellte schon 1958 fest, dass einer der Freiwilligen am Stand des Vatikan, einer so wörtlich militanten amerikanischen Kultur- und Propagandaorganisation angehörte, die Komitee für ein freies Europa heißt. Und tatsächlich haben Dokumente, die Jahrzehnte später freigegeben wurden, den Beweis dafür erbracht, dass wirklich die CIA hinter der russischen Ausgabe von Dr. Zhivago steckte. Eines der internen Geheimdienstmemoranden, die jetzt zugänglich sind, macht klar, warum die CIA so etwas tun würde. Wir haben die Gelegenheit, Sowjetbürger dazu zu bringen, sich zu fragen, was nicht stimmt mit ihrer Regierung, wenn ein Buch des größten lebenden russischen Schriftstellers in seinem Land nicht zu kriegen ist. Und die Gelegenheit wollte sich die CIA mitten im Kalten Krieg nicht entgehen lassen. Dr. Zhivago war enorm populär im Westen. Das Buch wurde zu einem Bestseller und Boris Pasternak wurde sogar mit dem Nobelpreis geehrt. 1965 machte David Lean die Geschichte mit seinem gleichnamigen Film noch populärer. Doch die Machthaber in der Sowjetunion empfanden das Buch als Affront. Peter Finn zitiert in seinem Buch Die Zhivago-Affäre aus einem Brief, den ein staatstreues sowjetisches Literaturmagazin an Pasternak schickte. The thing that disturbed us about your novel is something that neither the editors nor the author can change by cuts or alterations. Was uns an Ihrem Roman stört, ist etwas, was weder der Autor noch ein Lektor ändern können durch Kürzungen oder Änderungen. Der Geist, der Ihren Roman durchweht, ist der von Nicht-Akzeptanz der sozialistischen Revolution. One of non-acceptance of the socialist revolution. Für die CIA ein gefundenes Fressen. Sie findet einen Verlag, der eine russische Ausgabe druckt und beginnt, die Bücher unter den 16.000 für die Weltausstellung in Brüssel angemeldeten Sowjetbürgern zu verteilen. Wenig später kommt dann sogar noch eine zweite CIA-finanzierte russische Ausgabe dazu, diesmal im handlicheren Format und auf extra dünnem Papier gedruckt, damit sie sich leichter verstecken lässt und damit niemand einen sperrigen blauen Leineneinband abreißen muss.